Friends! Freunde! Eighth day of this series and it's the last day! Der achte Tag dieser Serie. Es ist der letzte Tag. Do you know, think about this. Denk darüber nach. I mean, I hope it's the last day. Ich hoffe, dass es der letzte Tag ist. Maybe we might have one more, let's see. Vielleicht machen wir noch einen, wir werden sehen. But think about this, how much religion focuses on the external. Denk darüber nach, wie sehr Religion den Fokus auf das Äußere legt. Think about what we've done through this. Überlege, was wir dadurch gemacht haben. Now, I recently had an email from somebody from another country. Kürzlich bekam ich eine E-Mail von einer Person aus einem anderen Land. And they said this. Und sie sagten Folgendes. They said, I can't handle anymore to being in our church. Ich kann es nicht mehr ertragen, in unserer Gemeinde zu sein. And then they said, und dann sagten sie, the pastor is such a nice preacher on the pulpit, but at home he's a devil. Der Pastor ist auf der Kanzel so ein netter Prediger, aber zu Hause ist er ein Teufel. His wife and his kids can't handle any more living with him. Seine Frau und seine Kinder können es nicht mehr ertragen, mit ihm zu leben. I thought, isn't that what we have been taught? Ich dachte, ist das nicht das, was wir gelehrt wurden? Do well on the outside and doesn't matter what's on the inside. Handle gut im Äußeren, was in dir los ist, spielt keine Rolle. So therefore, you become experts in judging. Daher wirst du ein Experte im Richten. You judge the one who is on the outside has learned to perform very well. Du beurteilst den, der gelernt hat, sich im Äußeren gut zu benehmen. We judge the mask, but not the person. Wir beurteilen die Maske, aber nicht die Person. Listen to the stories. Hör dir diese Geschichte an. Two men walked into a service on Sunday. Zwei Männer kommen am Sonntag zum Gottesdienst. And as they walked in, they begin to fight and argue really loud. Dabei streiten sie und zanken sie sich laut. Just before the meeting started. Gerade bevor das Treffen beginnt. There was already a lot of people sitting there. Es waren bereits viele Menschen anwesend. And they argue and argue and fight. Sie streiten, streiten und zanken sich. And then one punches the other one in the face. Und dann schlägt der eine dem anderen ins Gesicht. Right there in the meeting. Mitten im Treffen. Everybody in this church looks at them. Jeder in der Gemeinde schaut sie an. And they all judging. Und alle richten. And they all think like this. Und denken Folgendes. How can the columns of Christians if they act like this? Wie können sie sich nur Christen nennen, wenn sie sich so verhalten? How can they act like this in church? Wie können sie sowas in der Gemeinde tun? What a terrible thing to do. Was für eine schreckliche Sache. They all judge. Sie urteilen alle. According to the outside. Gemäß dem Äußeren. They didn't even know what's internal. Sie wissen nicht einmal, was im Inneren los ist. Then you see the whole thing from heaven's perspective. Dann siehst du das Ganze aus der Himmelsperspektive. The angels are watching these two guys fight. Die Engel beobachten, wie die beiden Männer streiten. And then, when the one punches the other one in the face. Dann schlägt der eine dem anderen ins Gesicht. The angels give each other high five. Die Engel machen High Five und klatschen. And one angel says to the other. Ein Engel sagt zu dem anderen Engel. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? These guys have only gotten to know Jesus 4 weeks ago. Diese Männer lernten Jesus erst vor 4 Wochen kennen. This guy was the guy with the worst temper we've ever seen. Dieser Mann hatte das schlechteste Temperament, das ich je gesehen habe. With a fight like this 4 weeks ago, he would have killed the guy today. All he did is punch him in the face. Vor 4 Wochen hätte dieser bei einem solchen Streit den anderen noch getötet und jetzt schlägt er ihm nur noch ins Gesicht. That's so much how we are in the church. So verhalten wir uns in der Gemeinde. External is the only thing that matters. Nur das Äußere zählt. Christianity doesn't do that. Christentum macht das nicht. Last thing that I want to compare with Christianity and religion. Das Letzte, das ich vergleiche, Religion gegenüber Christentum. Here's what the last thing is. Das Letzte ist. God's wrath was put on Jesus, therefore we have God's favors. Gottes Zorn wurde auf Jesus gelegt, deswegen haben wir die Gunst Gottes. Think about this. Denk darüber nach. With religion, you never have God's favor. Mit Religion hast du nie die Gunst Gottes. With religion, you never know how God feels towards you. Mit Religion weißt du nie, wie Gott sich dir gegenüber fühlt. With religion, you always wonder, is he for you, is he against you? Mit Religion fragst du dich immer, ist er gegen mich oder ist er für mich? But with true Christianity, mit wahrem Christentum, you are always sure that you have the favor of God on your side. Bist du immer sicher, dass du die Gunst Gottes auf deiner Seite hast. You get up in the morning and you have God's favor. Du stehst am Morgen auf und du hast die Gunst Gottes. Before you read your Bible, before you say good morning Jesus, you have God's favor. Bevor du die Bibel liest, bevor du sagst guten Morgen Jesus, hast du die Gunst Gottes. With religion, you're always going to try to earn the favor of God. With Christianity, you can enjoy. Mit Religion musst du immer versuchen, die Gunst Gottes zu verdienen. Mit wahrem Christentum kannst du sie genießen. Just enjoy that you have His favor. Genieß einfach, dass du seine Gunst hast. Look at this incredible Bible verse. Schau dir diesen unglaublichen Bibelvers an. Paul says this in Romans chapter 8. Paulus sagt dies in Römer 8. And here he says. Und hier sagt er. In verse 31 and 32. In Vers 31 und 32. He says, what then shall we say to these things? Was sollen wir nun hierzu sagen? If God is for us, who can be against us? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? He who did not spare his only son, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, but delivered him up for us, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. How shall we not with him freely receive all things? Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? With the Son of Jesus Christ, with that sacrifice, mit dem Sohn Jesus Christus, mit diesem Opfer, you always have the favor of God. Hast du immer die Gunst Gottes. In fact, tatsächlich, I call it the double favor. Nenne ich dies doppelte Gunst. Why the double favor? Warum die doppelte Gunst? I'm in Christ, therefore I have God's favor because Christ has God's favor. Ich bin in Christus, deswegen habe ich die Gunst Gottes, weil Jesus Gottes Gunst hat. But Christ is in me too. Aber Christus ist auch in mir. Therefore I have God's favor again because Christ has God's favor. So habe ich noch einmal die Gunst Gottes, denn Jesus ist die Gunst Gottes. Remember. Erinnere dich. You always have God's favor independent from anything you do. Du hast immer die Gunst Gottes unabhängig davon, was du tust. But with religion you've got to earn it. Aber bei der Religion musst du sie dir verdienen. Come on, do. Los, mach. So that you can have the favor of God. So kannst du die Gunst Gottes nicht bekommen. Let's hate religion and let's love Jesus. Lasst uns Religion hassen und Jesus lieben. Let's hate religion and let Jesus love you freely. Lasst uns Religion hassen und lasse Jesus dich umsonst lieben. And receive it. Und empfange es. Thank you. Danke.